Aber wie konnte man sie trennen? Ich war so weit in meinen Forschungen gekommen, als mir ein Licht aus dem unermesslichen Felde der Wissenschaft zu leuchten schien. Jetzt mehr denn je kam ich zur Erkenntnis der schwankenden Stofflosigkeit, der nebelhaften Vergänglichkeit unseres scheinbar festen Körpers. Ich machte die Entdeckung, dass es Mittel gibt, diese irdische Hülle zu zersetzen und wieder zusammenzufügen. Es gelang mir, ein Elixier herzustellen, das die beiden Naturen in mir trennte und eine zweite Gestalt erschuf, die in sich die niedrigen Elemente meiner Seele aufnahm. Ich schwankte lange, ehe ich es wagte, meine Theorie in die Praxis zu übertragen. Ich wusste, dass ich in Todesgefahr schwebte, denn ich sagte mir, dass ein Medikament, das mächtig genug war, das Gehäuse meiner Seele zu erschüttern und zu verwandeln, im Falle der geringsten Unvorsichtigkeit oder eines ungünstigen Moments das ganze Gebäude zertrümmern konnte. Aber die Versuchung, eine so wunderbare Entdeckung wirklich zur Geltung zu bringen, überwand endlich alle Furcht. Die zu dem Versuche notwendige Flüssigkeit hatte ich schon längst bereitet. Ich verschaffte mir von einer Chemikalienfabrik ein gewisses Kristallsalz, welches nach meiner Überzeugung die letzte notwendige Ingredienz war. An einem Abend, den ich jetzt verfluche, machte ich die Mischung fertig. Ich sah, wie es gärte und kochte und wie der Dampf aus dem Glase emporstieg, und als das Aufwallen vorüber war, nahm ich das Glas zur Hand und mit erhöhtem Mut leerte ich es bis auf den Boden. Unbeschreibliche Schmerzen zerrissen mir die Glieder. Es war, als wenn meine Knochen von Mühlsteinen zermalmt würden. Mir wurde übel. Ich fühlte mich einer Ohnmacht nah, und ein Schrecken bemächtigte sich meiner, wie man ihn nur in der Todesstunde empfinden kann. Nach und nach aber wichen aller Schmerz, jede beängstigende Empfindung von mir. Es kam mir vor, als wenn ich von einer schweren Krankheit genesen. Ein seltsames, unbeschreiblich neues und befriedigendes Gefühl bemächtigte sich meiner. Ich fühlte mich körperlich jünger, leichter, glücklicher. In mir gärte ein entzückender Leichtsinn. Süße, verschwimmende, sinnliche Gebilde ohne Ende entfalteten sich vor mir wie ein wunderbares Panorama. Die Fesseln gesellschaftlicher Verpflichtungen waren zersprengt. Ich genoss eine ungeahnte Freiheit der Seele. Zu gleicher Zeit fühlte ich, dass ich schlechter war als je zuvor. Ich frönte nur noch meinen bösen Leidenschaften. Ich kannte keinen anderen Herrn mehr. Und der bloße Gedanke erfrischte und erfreute mich wie ein Trunk feurigen Weines. Im Jubel dieser neuen Empfindungen streckte ich meine Arme aus. Zum ersten Male bemerkte ich jetzt, dass meine ganze Gestalt bedeutend kleiner geworden war. Ich hatte damals keinen Spiegel in meinem Zimmer. Die Nacht war beinahe verstrichen, der Morgen nahte, meine Dienerschaft lag in tiefem Schlafe. Im Übermut meines Triumphes entschloss ich mich, in das Vorderhaus, in meine Schlafstube zu gehen. Ich durchschritt den Hof, wo die Sterne, wie ich mir dachte, mit Staunen und Verwunderung auf mich herniedersahen, das erste Geschöpf dieser Art, das sie je erblickt. Ich schlich die Treppe hinauf, durch die Gänge und trat in meine Schlafstube. Dort, im Spiegel, sah ich zum ersten Male die Gestalt von Edward Hyde. Ich gebe hier nur einer Theorie Ausdruck. Ich sage nicht, was ich weiß, nur was ich für wahrscheinlich halte. Die böse Seite meiner Natur, die ich jetzt verkörpert hatte, war weniger kräftig, weniger entwickelt als die gute, die ich zeitweilig abgeworfen. Der größte Teil meines Lebens war bis dahin dem Kampfe für das Gute und Edle, der Selbstbeherrschung geweiht. Die böse Natur war weniger in Tätigkeit getreten und folglich weniger erschöpft.